Das Erdmännchen. Es war einmal ein reicher König, der hatte drei Töchter, die gingen alle Tage im Schlossgarten spazieren. Und der König, der ein großer Liebhaber von allerhand schönen Bäumen war, liebte einen Baum ganz besonders, so dass er derjenigen, der ihm einen Apfel davon pflückte, 100 Klafter tief unter die Erde wünschte. Als es nun Herbst war, da wurden die Äpfel an dem Baum so rot wie Blut. Die drei Töchter gingen alle Tage unter den Baum und sahen zu, ob nicht der Wind einen Apfel heruntergeschlagen hätte, aber sie fanden ihr Lebtag keinen, und der Baum saß so voll, als ob er brechen wollte, und die Zweige hingen bis auf die Erde herab. Da gelüstete es die jüngste Königstochter gewaltig, und sie sagte zu ihrer Schwester: »Unser Vater, der hat uns viel zu lieb, als dass er uns verwünschen würde. Ich glaube, das sagt er nur wegen der fremden Leute.« Und das Kind pflückte einen ganz dicken Apfel ab und sprang vor seinen Schwestern her und sagte: »Ah, nun schmeckt mal, meine lieben Schwestern. Ich habe meinen Lebtag noch nicht so was Schönes gegessen.« Da bissen die beiden anderen Königstochter auch an den Apfel, und da versanken sie alle drei tief unter der Erde, dass kein Hahn mehr nach ihnen krähte. Als es nun Mittag wurde, da wollte der König sie zu Tische rufen, aber sie waren nirgends zu finden. Er suchte sie überall, im Schloss und im Garten, aber er konnte sie nicht finden. Da wurde er sehr betrübt und ließ das ganze Land aufbieten, und der, der ihm seine Töchter wiederbrächte, der sollte eine davon zur Frau haben. Da gingen nun so viele Leute über Feld und suchten mit allen Kräften und über alle Maßen, denn jeder hatte die drei Kinder gern gehabt, weil sie gegen jedermann so freundlich und auch schön von Angesicht gewesen waren. Und es zogen auch drei Jägerburschen aus, und als sie wohl an die 8 Tage gewandert waren, da kamen sie zu einem großen Schloss. Da waren so hübsche Stuben.